Wien 9, Ingenhusgasse 4, Wohnung von Regina Rosenzweig. Meine Mutter war ein lustiger, lebensfroher Mensch. Sie hatte eine pädagogische Ader und hat eine Zeit lang in einem jüdischen Waisenhaus gearbeitet. Mich hat sie in die Dr. Eugenie Schwarzwald-Schule geschickt, die damals sehr fortschrittlich war. Ein Ziel dieser Schule war es, Mädchen den Zugang zur höheren Bildung zu ermöglichen. Und so hat diese Schule mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben und mich fürs Leben geprägt. Ich bin meiner Mutter heute noch dankbar, dass ich so eine Erfahrung machen konnte. Meine Mutter war leider kein politischer Mensch und hat erst nach der Pogromnacht am 10. November begriffen, dass die Lage für Juden wirklich lebensbedrohlich ist. Sie hatte auch schon eine Stelle als Haushälterin in England, aber es fehlten ihr noch einige Ausreisepapiere, als der Krieg ausbrach. Da war dann jede Möglichkeit versperrt, herauszukommen. Ich selbst hatte das Glück, als Kind noch am 29.08.1939 ausreisen zu können. Bis 1941 hatten wir über die Schweiz und Belgien brieflichen Kontakt. In einem ihrer letzten Briefe schrieb sie mir: »Schwalberl, du bist mir aus dem Nest gefallen«, und hat mir verschlüsselt mitgeteilt, dass sie nach Polen gehen muss. Durch das Rote Kreuz habe ich 1946 erfahren, dass ihre letzte Station das Ghetto in Lodz war, aber über ihr weiteres Schicksal habe ich nichts in Erfahrung bringen können. Da sie kein mir bekanntes Grab hat, bin ich dankbar, dass dieser Gedenkstein an sie erinnert. Franzi H.